Mondsteinflug, der Sailor Moon Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und ein Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen bei Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Wir sind hier wieder in unserer langen Serie über japanische Kultur, heute zum Thema Schule in Japan. Und ich mir so begrüße mal wieder Flora. Hallo Flora. Hi. Hi. Ja, es war ein bisschen ein Thema, wo ich mich ein bisschen reinverbissen habe, weil ich ja eben früher Erzieherin war und das Thema Pädagogik für mich natürlich ein Ding. Würde erstmal schauen, was wir eigentlich in Sailor Moon zum japanischen Schulsystem sehen. Mhm. Weil das, dass sie alle Schülerinnen sind, ist ja ein ganz zentrales Ding und wir haben so viele Szenen, die in der Schule spielen. Also wir sehen als erstes ja Usagi, wie sie in ihrer Schuluniform in die Schule rennt und sie kommt zu spät und es ist ein Problem. sie muss im Anime draußen stehen, weil sie zu spät gekommen ist und kriegt Ärger mit ihrer Lehrerin. Also wir sehen ja relativ viel also unfassbar viel über den Schulalltag. Die scheinen ja auch nur in der Schule zu sein, was ja auch durchaus Basis hat, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wann die Serie spielt. Ja. Bis 2003 war ja noch Samstagsschule in Japan. Mhm. Das heißt, sie hatten sogar einen Tag weniger, wo sie einfach nur in Freizeit waren. Mhm. Aber ja, wir sehen sehr viel. Wir sehen ja, wir sehen den festen Klassenzusammenhalt. Alle ihre Freunde sind aus dem Schulalltag im Endeffekt. Das ist das, wo die amerikanischen Fans immer staunen, wie es gibt eine Klasse, mit der man immer zusammen lernt. Aber das haben wir ja auch, dass man immer in derselben Klasse ist. Genau, den festen Klassenraum. Ja. Und eben den festen Klassenzusammenhalt durchgehend, der ja aber auch wechselt. Das ist ja, wenn sie ja, das ist Klassenzusammenhalt sehe ich ehrlich gesagt in der Serie nicht. Aber ich sehe, dass man Freundschaften schließt mit Leuten, die in derselben Klasse sind. Ja, aber wie gesagt, das ist das, was ich meinte, dass du halt die festen Leute hast. Ja. Was sich aber wechselt, weil das, was wir ja auch sehen, ist den Übergang von der Mittelschule zur Oberschule. Das haben wir ja nicht. Ja. Den sehen wir ganz krass. Wir sehen die ganze Zeit lernen für diese Entrance-Exams. Mhm, ja. Wir sehen Schulausflüge. Wir sehen Schulfestivals, über die wir auch schon gesprochen haben. Wir sehen das gemeinsame Mittagessen, wobei das nicht so sehen wir in PGS eben. Genau. Vor allem. Also im Anime erinnere ich mich nur, dass sie draußen sitzen im Schulhof und essen. Und in PGSM wird im Klassenzimmer gegessen. Genau. Sie schieben Tische zusammen zu größeren Tischen. Genau, also das ist ja in den Grundschulen nochmal sehr viel mehr ritualisiert. Da wird, glaube ich, auch noch Essen ausgeteilt. Da in manchen Grundschulen bringen die Schüler das Essen nicht mit, sondern in fast allen Grundschulen ist es so, dass, das finde ich nämlich ganz spannend, das finde ich ganz toll, du hast eben dieses Schulfach, das wirklich einfach das Mittagessen ist, jeden Tag, und die Schüler bereiten aber das Essen selber zu. Mhm. Die sind quasi in Rotation, sind die dann eben bei der Küche. Und es wird also manche Schulen bereiten es nicht selber zu, sondern teilen es nur aus. Aber es sind immer Schüler dafür verantwortlich und das zieht sich auch durch alle Schulformen und Altersgruppen. Schüler sind eben für sich selber verantwortlich, für den Raum verantwortlich, für das Essen verantwortlich. Die ziehen ihre kleinen Hauben auf und ihre Handschuhe und alles und dann wird gemeinsam eben das Essen ausgeteilt, dann wird gemeinsam diese Tische zusammengestellt, es wird gemeinsam eben diese Rituale durchgeführt, gegessen und es wird am Ende gemeinsam recycelt und aufgeräumt. Und das jeden Tag. Leider habe ich das noch nie in einer Serie gesehen, die kleinen Grundschulkinder mit ihrem Schulessen. Ja, das ist mega schade, oder? Ja. Also gerade vor allen Dingen aber auch diesen Teil, also was wir tatsächlich sehen, ist natürlich das gemeinsame Aufräumen. Das sehen wir in Anime-Animes regelmäßig. Wer denn gerade, das rotiert ja durch, wer quasi gerade dafür zuständig ist, entweder morgens früher zu kommen oder eben abends später zu gehen, um den Raum eben aufzuräumen und die Tafel zu wischen, den Boden zu wischen, etc. Das machen die Schüler ja auch selber. Und im PGSM ist es nämlich Usagi, die Aufräumdienst kriegt, weil sie zu spät kommt. Genau. Die kriegt das aufgebrummt und Naro ist so lieb und bleibt mit zurück und hilft ihr. Genau. Und das sind so kleine Schulrituale, ja, die ich aber auch irgendwie ganz toll finde, also gerade auch für Kinder, dieses gemeinsame Recyceln, dieses gemeinsame sich um die Pflanzen kümmern und sowas, ist ja eine Art von Verantwortung, die anvertraut wird und gegeben wird und auch ein Life-Skill, der einfach ja mit beigebracht wird im Schulalltag. Zum Teil hatten wir das auch in der Grundschule, aber es war nicht, also dass man Pflanzen hatte, einen Gießdienst, dass man die Stühle hochstellen musste, wenn die Schule aus ist, dass es einen Tafelordner gab, der auch Papiere aufgehoben und Müll geworfen hat. Also so ein bisschen hatten wir das auch, klar, aber es war Recyceln nicht so, dass ist einfach wir verantwortlich waren für das Klassenzimmer als Ganzes. Ja. Es gab schon noch Putz. Eben. Aber wenn du auch nur irgendwas über Recycling in Japan gelernt hast, dass die nochmal so viel krasser sind als wir, da werden die Milchpackungen auseinandergefaltet, gewaschen. Getrocknet, damit das alles klein gefaltet dann quasi in die richtige Ecke gekommen wird, um den Leuten beim Recycling die größtmöglichste Arbeit abzunehmen und das alles effizienter zu gestalten. Und das ist selbstverständlich dort. Und solche kleinen Sachen. Würde ich auch gern mal sehen in einer Fernsehserie. Okay, Recycle. Was wir generell das alles, ja. Was wir auch in Sailor Moon sehen, sind die Lehrer. Wir sehen Haruna Sensei, die eine sehr uncoole Lehrerin ist, die gerne mal impulsiv über was ganz anderes redet oder sehr impulsiv generell reagiert. In PGSM haben wir noch einen Lehrer, der so sehr trottelig aussieht, aber unglaublich freundlich ist. Wir sehen ihn einmal. Ich habe ihn am Anfang den japanischen Helge Schneider genannt, aber er ist noch viel mehr Comedy. Jedenfalls, er mehr oder weniger stolpert er mit seinem voll bepackt durch die Gegend und sagt den Schülern nur, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mich jederzeit ansprechen, ich bin immer für euch da. Und die Schüler so und gehen weiter. Also er ist sehr versponnen und harmlos und freundlich. Ja. Wir haben auch noch einen Lehrer im Anime, den sehen wir immer nur, der redet nie, aber das ist immer derselbe. Den sehen wir auch. Das ist, glaube ich, der Mathelehrer oder so. Ja, auf den habe ich noch nicht geachtet. Ja. Schulfächertechnisch wissen wir, sie lernen Englisch und es fällt Usagi schwer. Zum Englischlernen habe ich noch was Interessantes. Wenn wir später, möchte ich über katholische Schulen reden, nämlich über Reis Schule. Wir wissen nicht, wie gut Rei Englisch spricht, aber wir sollten es wissen, weil, das kann ich jetzt vielleicht schon kurz verraten, bis auf eine Ausnahme, eine Jungenschule, die auf Japanisch unterrichtet, unterrichten die katholischen Schulen auf Englisch. Oder sehr früh schon Englisch. Da wird großer Wert drauf gelegt, weil es meistens internationale Schulen sind, die unter anderem auch japanische Kinder haben. Also das sind keine japanischen Schulen, bis wie gesagt mit einer Ausnahme. Das finde ich spannend, das wusste ich nicht. Und das würde bedeuten, dass Rei als Unterrichtssprache Englisch hatte von Anfang an. Das finde ich sehr spannend. Und das davon sehen und hören wir nichts. Nee, weil gar ich nichts. Denke, dass das in der Serie nicht so realisiert ist. Ich denke, es ist in der Serie eine japanischsprachige Schule, die Englisch als Fremdsprache anbietet. Ja, glaube ich auch. Aber dazu später mehr. Und jedenfalls, aber ja, so ein paar kleine Sachen. Denke ich, hat sie ja auch schon gejammert, Usagi, oder? Ja. Und natürlich Kanji. Naturwissenschaften. Das wird sogar in Seramu noch thematisiert, dass es sich selbst im Erwachsenenalter noch sehr schwer tut mit Kanji. Und das sehe ich auch in vielen anderen Fernsehserien, wenn eben ein 15-, 16-jähriger Protagonist oder Protagonistin sagt, was heißt denn dieses Zeichen? Und ihn dann alle angucken und denken, was für ein ungebildeter Stoffel. Und ich denke, das ist schon ein Phänomen, dass man einfach nicht so viele, also nicht alle kann. Das ist natürlich auch etwas, das ist natürlich auch einer der größten Haken an diesem System. Das ist einfach gerade bei Fremdwörtern und sowas. Wenn das ist eine Stolperfalle in der Sprache, in der Schriftsprache, die wir einfach nicht haben. Wir können jedes Wort aussprechen, auch wenn wir nicht wissen, was es ist. Ja. Das ist einfach nochmal eine Hürde. Ja, da mehr ist. Und vor allem ist es was wir typischerweise in Serien auch sehen. Und was auch immer ein Thema ist. Wie gut kann jemand wirklich lesen und schreiben? Und das sind oft die Protagonisten, die, wenn man zeigen will, dass sie nicht ganz so schlau sind, dann zeigt man, wie schwer sie sich mit den seltenen Kanji tun. Oder in Usagis Fall, die im Erwachsenenalter das mit den Kanji einfach sein lässt. Wobei, da haben wir haben zwei Musical-Szenen. In der einen Musical-Szene kommt eben Chibiusa aus der Zukunft, zeigt einen Brief und die Leute sagen, alles in Hiragana. Usagi. Ja, zu der, okay, ich ziehe das vor. Zu der, habe ich sehr viel. Die eine Interpretation ist, Usagi hat aufgegeben und schreibt hier nur noch das Einfachste. Die zweite Interpretation, die wir haben, ist, dass die dann alle plötzlich Chibiusa schief anschauen und sagen, das hast du geschrieben, oder? Und dann gibt sie es zu, okay, ja, ich habe den Brief geschrieben. Dass es tatsächlich da eine Siebenjährige gibt, die eben noch nicht die Kanji kann und dann eben den Brief so schreibt. Das erinnert mich eben an eins von meinen Kindern, die eine Entschuldigung für die Schule gefälscht hat mit einem orangenen Filzschreiber und in der Handschrift eines Zweitklässlers. Und dann sehr erstaunt war, dass das nicht durchging. Andersrum, Doylien Approach natürlich, ja. Ist einfach, das ist eine Serie, die gemarketet wurde und gemacht wurde für Kinder. Und Kinder sollten verstehen, dass Queen Serenity vielleicht nicht die schlauste ist. Ja. Und wie können sie das verstehen? Und über welche Sprache ist das? Die kann noch nicht die guten Kanji. Ja. Und Kinder können schon Kanji. Relativ viele sogar. Ja. In dem Alter. Das heißt, das ist natürlich total unrealistisch für eine erwachsene Frau, ja. Königin. Aber auf die Sprache der Kinder sollte das sagen, du kannst nicht. Und das ist tatsächlich etwas, muss ich sagen, das wird durchgezogen. Also, ich komme auf die Jukus. Das sind diese Crime Schools. Ja. Die sehen wir in Sailor Moon relativ viel. Ja. Wir sehen in Sailor, also die sehen wir vor allen Dingen natürlich über Amy. Hören wir auch relativ viel. Also das Crystal-Seminar haben wir auch im Manga und in Crystal. Und wir haben es aber auch im Anime in der ersten Origin-Folge von Amy. Ja. Ami. In PGSM haben wir auch Usagi, die mal in einen Cram School geschickt wird, als ihre Noten stark nachlassen. Aber wir sehen die anderen nicht in einer Cram School. Wir sehen Minako in Cram Schools, in Sailor V. In Sailor V ist das ein groß, also das ist tatsächlich der Unterschied zwischen beiden ist sehr wichtig. Also zu diesem Cram Schools. Auf die Cram Schools würde ich nachher gerne noch eingehen. Ich würde jetzt einfach nur noch mal sammeln, was wir in den Serien sehen. Nee, aber ich habe noch einen Punkt, den ich dazu machen möchte. Ja, deswegen muss ich ganz kurz, möchte ich gerne die Jukus vorziehen. Gut. Also die Jukus sind halt wirklich, die sind dafür gemacht, dass du nach der Schule abends weiter lernst. Ja. Denn in diesen Entrance Exams, die sehr, sehr wichtig sind, komme ich nachher auch noch mal dazu, werden Inhalte abgefragt, die im Schulcurriculum nicht drin sind. Sprich, wenn du in diese guten Schulen kommen möchtest, musst du, ist es fast Pflicht, dass du in diese Jukus gehst. Die sind kostenpflichtig, das ist kommerziell, die werben damit. Wir haben diesen Satz tatsächlich von Umino in fast allen Canons, dass Amy im Crystal-Seminar ist, ohne zu bezahlen, weil sie diese guten National Exams Punktzahlen erreicht hat und deswegen, und das wird auch gemacht, das ist tatsächlich Realität, die Leute werben mit den besten Schülern, die bei ihnen sind, damit mehr Leute in ihre Jukus kommen. In PGSM ist es so, dass die Schülerinnen neidisch sind auf Ami, weil sie sagen, ja, weil ihre Mutter sich diese tolle Schule leisten kann, deswegen ist sie so gut. Ja. Also das auf jeden Fall. Zahlt in PGSM oder Ami. Man zahlt halt im Endeffekt für diese Entrance-Examen und die sind auch sehr gut und tatsächlich diese Jukus sind einfach sehr assoziiert mit diesen guten Schulen. Wir sehen auch in Amy's First Love zum Beispiel, wo es auch um diese Rivalität geht innerhalb des Schulsystems, wo eben dieser Mercurius immer so gute Tests schreibt wie sie. Und Amy sucht sich extra das Juku aus, wo Mercurius hingeht, um dort zu lernen. Ja. So, jetzt haben wir aber natürlich wir haben drei Extreme davon in Sailor Moon. Wir haben eben Amy als der wissensbegierige Student, der gerne in diese Crime School und der sich gerne eben diesem aussetzt. Dann haben wir Minako, die auch in Sailor wieder hingeführt wird, die das aber total hasst und die das auch total, in Sailor V wird eben, ist die Narrative, dass ihre Mutter sie dahin schickt, weil sie möchte, dass aus ihr was Besseres wird als aus ihrem nichtsnutzigen Vater. Sie ist aber total widerwillig und sie möchte da nicht hin und sie ist so ein bisschen, sie repräsentiert den Durchschnitt, den japanischen Schüler, der da hingeschleift wird, um durch ein System durchgetragen zu werden, weil das normale Schulsystem diese Inhalte eben nicht. Und das ist auch die größte Kritik eben an diesen Cram Schools und an dem Schulsystem, dass eben diese Cram Schools dafür genutzt werden, Inhalte für diese, die ja wichtig sind, zu benutzen, was das Schulsystem nicht macht. Stattdessen ist das Schulsystem quasi eine Art, eine Institution, wo Disziplin gelernt wird und kaum was anderes. Kurze Frage. So, machen wir das jetzt noch mit, kommst du noch auf Kanji zurück? Weil sonst würde ich nämlich gleich in das Pro und Contra von den Ich komme Cram-Schools total auf Kanji zurück. Gut, dann machen wir noch Usagi. Ja. Usagi. Ja. Usagi ist das Posterchild der Anti-Amy. Sie geht nicht in eine Cram School. Sie hat kein Interesse an gute Schulen zu kommen. Sie ist nur durch Peer Pressure quasi, durch die Hilfe ihrer Freundinnen und durch alles, weil sie hat gar kein Interesse daran, so in diesem Art zu excellen. Sie möchte Hausfrau werden. Ne? Das ist für sie überhaupt... Sie will vor allem nicht lernen müssen. Sie will nicht lernen müssen, sie hat gar keinen Bock auf die ganze Scheiße und sie geht eben nicht in die Cram School. Ja. Was aber zur Erfolg hat, wir sehen immer, wie dumm Usagi ist. Was wir aber auch sehen, ist, dass Usagi eben nicht in diese Schulen geht und es trotzdem schafft in die High School. Nur durch mit ihren Freundinnen lernen, obwohl sie diese ganzen Inhalte eben nicht hat. Mhm. Weil sie eben nicht in diese Jukus geht. Wir sehen eben, was wir sehen, ist quasi die Cautionary Tale des, was passiert mit dir, wenn du nicht in der Schule aufpasst, was ja gar nicht stimmt. Sie ist ja in der Schule. Sie ist einfach nur nicht in der Juku und sie lässt sich gar nicht mitziehen mit diesem System, was Japan neben der Schule noch verlangt von den Schulen, nämlich, dass du in eine Extraschule gehst, für die du bezahlst, damit du am Ende sehr viel mehr wirst. Und gerade eben so Sachen wie Kanji und spezielle Kanji und sowas, ist auch tatsächlich Inhalte mit von Jukus, die sie dann nicht kann. Das heißt, eine Interpretation dieser Szene, okay. Sie kann keine Hiragana und sie kann nur Hiragana und Katakana, ist einfach ein, guck, das passiert mit dir, wenn du nicht in eine Juku gehst. Ah, okay, ja, den Bogen habe ich noch gar nie geschlagen, das ist interessant, ja. Weil ich dachte mir, natürlich lernt man die Kanji alle in der normalen Schule. Denn das ist nämlich eine Ebene, die wir da nie mithören in unserer westlichen Welt. In Japan ist es nicht, also wir gehen davon aus, dass jeder so ein bisschen, ein bisschen das Handicap-Prinzip. Dass es soziale und genetische und alle möglichen Faktoren gibt, die beeinflussen, wie du lernst. Und da wird zum Beispiel mit verschiedenen Entrance-Exams oder so drauf gearbeitet. Das gibt es in Japan nicht. In Japan ist tatsächlich die Meinung, dass alle Kinder gleich intelligent sein können, dass der einzige Unterschied Motivation und Durchhaltevermögen ist. Und deswegen brechen alle so auf Usagi ein. Mit, du musst doch motiviert sein, du musst lernen, du musst weitermachen, du musst irgendwas. Luna ist ja die größte Verfechterin. Weil gesagt wird, der einzige Unterschied ist die Motivation und die Willigkeit, sich quasi dem hinzugeben. Das hat natürlich total viele Effekte, dass natürlich Leute eben aus armutsschwächeren Familien etc., auf die keine Rücksicht genommen wird. Mhm. Weil, ne, wenn du dich nur weiter anstrengen würdest, dann kämst du natürlich auch dahin. Ja. Es ist aber einfach auch ganz klar, dass das auch reflektiert, wie auf Usagi eingeredet wird, wie sie mitgeschleift wird, wie auch dass sie und das da zu sagen genau hat, da und in der Ecke habe ich nämlich versucht rein zu recherchieren. Wie geht man mit Schülern um, die schwächer sind, die langsamer sind, die nicht mithalten? Ja, es gibt kein Sitzenbleiben in Japan in der Regel. Die werden mitgezogen. Ja. Und die Sache ist, das Ganze hat ja auch, es ist das Prestige-Ding. Es ist wirklich in die Richtung, in der du. Ich würde jetzt kurz nochmal auf die Cram Schools eingehen und dann nochmal auf wie Schüler im normalen Schulsystem gehandhabt werden. Ich habe nämlich auch über die Cram Schools recherchiert und da habe ich vor allem zwei sehr interessante Quellen gehabt. Und die eine hat einfach eine ganze Reihe Schülerinnen interviewt, die in eine Cram School gegangen sind und hat sie schlichtweg gefragt, wie sie es fanden. Und das Fazit war, dass die meisten sehr gerne hingehen. Also die Quelle ist einseitig namens Tofugu und die Autorin selber ist auch sehr, sehr gerne in ihre Cram School gegangen. Weil sie sagt, das Fazit von den meisten, die sie gefragt hat, waren, es ist schön da. Die Lehrer sind einfach so nett. Man wird so toll motiviert. Die gehen auf einen ein. Ja, man lernt auch, super, ne? Nette Freunde kennen. Genau. Und die Kritik an dem System ist eben, was heißt das System immanent ist, der Job des Lehrers hängt natürlich daran, bin ich beliebt, bin ich unterhaltsam, mögen die Schüler mich, und ehrlich gesagt behältst du deinen Job auch nur, wenn du sehr nett und sehr motivierend und sehr unterhaltsam und beliebt bist. Und das ist im normalen Schulsystem eben nicht so. Und das ist einerseits eben ein, sag ich mal, Seiteneffekt. Die Kritik an den Cram Schools ist eben, dass es um Geld geht, dass die den Profit machen. Das heißt, es sind 60% aller Schüler, die Cram Schools benutzen, um eben in die weiterführenden Schulen zu kommen. Ja. Und das heißt einfach tatsächlich, dass das normale System versagt darin. Und wer das Geld nicht hat, der kommt eben nicht an solche, an die besseren Highschools. Genau, das Ziel am Ende ist ja die beste. Und die schlechteren Highschools haben wirklich einen katastrophalen Ruf. Also, Und das ist tatsächlich für die japanische Gesellschaft ja auch total die Krux. Es ist, am Ende zählt nicht, was du gelernt hast, sondern auf welcher Schule du warst und auf welcher Universität du warst. Und das wird überall tatsächlich betont, so egal, wo sehr man ist. Überkarikiert, dass in den Universitäten selber gar nicht mehr gelernt wird. Ja. Du hast dein Ziel erreicht. Du bist an der Tokyo University oder wo auch immer du hin möchtest. Und deswegen ist dieses auch die Porträtierung und die Entscheidung, warum Mamoru im Anime, habe ich mal gelesen, zum Teil, warum er College Student ist und nicht Highschool Student, ist, weil er einfach überall rumhängen kann, weil er ja Zeit hat. Ja, einerseits. Ich will jetzt aber nicht wirklich auf das System Universität und Beruf eingehen. Ja, nein, aber das gehört natürlich dazu. Aber das gehört schon dazu. Vor allem, weil das Ziel sind ja diese Entrance Exams. Ja. Und warum ist das Ziel, diese Entrance Exams? Weil es einfach total viel heißt, auf welcher Schule du warst. Ja. Viel mehr als deine Noten, viel mehr als was du dort, als die Inhalte, die du da gelernt hast, auf welcher auf welcher Middle School warst du, auf welcher Highschool warst du, auf welcher Universität warst du. Ja. Und tatsächlich gehen auch fast, also 90% der Leute gehen nachher auf irgendeine Universität, machen einen 4-jährigen Bachelorabschluss. Und ich nehme an, dass viele, viele Berufe dort, die bei uns Ausbildungsberufe sind, eben dort an der Uni gelernt werden. Wie das auch in vielen Ländern der Fall ist, dass man eben nicht wie bei uns ein Ausbildungssystem hat, sondern zum Beispiel eine Krankenschwester-Ausbildung in Vollzeit an einer Hochschule macht und nicht wie bei also uns. Sie haben auch sehr viele Fachhochschulen trotzdem. Die gibt's auch, das habe ich gesehen, ja. Und sie und haben. Ich habe jetzt aber nicht recherchiert, welche Berufe wo gemacht werden, weil das ist nicht Thema unserer Episode und wäre zu viel. Ja. Und Handwerk lernt man trotzdem durchaus auch bei dem Handwerk. Also du gehst da. Ich weiß nicht, ob es Berufsschulen gibt. Das will ich nicht vertiefen an der Stelle mit den Berufsausbildungen wirklich. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, eben zu den Cram Schools, da wurden schon auch Leute interviewt, die nicht gerne in die Cram School gegangen sind und die mehr oder weniger, also es gab einen, die Jungs vor allem, sahen das sehr viel kritischer, hatte ich den Eindruck, die gesagt haben, warum das kann ich alleine lernen, die dann prompt durch ihre Aufnahmeprüfung gefallen sind und dann auch mal ein Jahr in die Cram School mussten, um diese Prüfung zu schaffen. Und zwar wirklich sehr, sehr, sehr ungern. Mhm. Es gibt auch einen Blog, den ich nicht mehr gefunden habe, weil wenn man sucht English Teacher in Japan oder irgendwas derartiges, wird man natürlich zugeschüttet mit Suchergebnissen. Es gab einen Blogger, der hat an einer normalen Mittel- oder Highschool Englisch unterrichtet, also nicht an einer Englischschule, sondern an einer normalen und der sehr unzufrieden war, weil er sagt, wir sind gar nicht dafür da, den Leuten den Stoff beizubringen. Er hat den Eindruck, die Schule ist nur für die sozialen Dinge überwiegend zuständig. Genau. Wie man ein guter Japaner lernt, wie man in der Klasse einen schönen Ausflug macht. Und die eigentliche Stoffvermittlung, sagt er, ist inzwischen so ausgelagert worden an die Cram Schools, dass in der Schule nicht mehr viel gemacht wird. Und er hat sich auch gesagt, im Sommer kannst du hier sowieso nichts lernen, weil wir nicht klimatisiert sind. Das ist natürlich ein Amerikaner gewesen, nehme ich an, der sowas sagt. Aber wie heiß es dort wird im Sommer, ist ja auch bekannt. Ja, also tatsächlich Warriors of Legend, das ist ein Buch, also Reflections of Japan in Sailor Moon, das ist von zwei Autoren, die machen genau denselben Punkt, dass eben tatsächlich es wirklich auch, und das auch reflektiert eben in Sailor Moon selber, dass die Schule mittlerweile einfach ein Ort ist, Disziplin zu lernen, dass du eben auch zum Beispiel vermittelt durch die Clubs, wo du ganz klar, du hast niemanden, keinen Lehrer, der die Clubs leitet häufig, sondern das ist immer in diesem Senpai und Kohai Das ist was, wo ich immer in den Serien und Filmen sehe, dass ein Schüler andere Schüler anleitet, gleichaltrige. Genau. Und das ist mir so fremd. Wir haben solche AGs auch. Wir haben das. Aber es ist nicht typisch. Ja. Also tatsächlich ist es dort einfach vor allem, wirklich... wenn es um Dinge geht, wie ein Sport, wo du nachher auf Turniere gehst, das würde bei uns nie ein Schüler gleichaltrige anleiten. Das würde immer ein Lehrer machen. Ja, nein, es sind dort tatsächlich gerade diese Clubs und auch im Schulsystem selber wird eben dieses der Respekt durch das Wissen des dir Überstehenden. Und das sind schon andere Schüler. Das Senpai und Kohai, also Kohai ist der niedrigrangigere und Senpai ist der höherrangige. Dein Senpai kann jemand sein, der in deinem Alter ist und einfach nur in diesem Club schon länger drin ist. Der dann quasi die Anweisung übernimmt. Und das ist etwas, das zieht sich durch in der japanischen Kultur. Das haben wir nämlich auch eben im Handwerk, das eben beigebracht wird von demjenigen, der mehr Erfahrung hat, wird quasi dem darunter gezeigt. Es muss aber kein Lehrer sein, das muss kein Meister sein. Es ist einfach nur jemand, der es länger macht und dadurch hat er eben mehr Respekt. Und das ist etwas, das sehen wir. Also gerade dieses, ne, wir lernen, wie man recycelt, man wird diszipliniert, das ist quasi dieses System, was man in Schulen lernt, während in der Cram School, die ja sehr viel familiärer sind, weil du eben bezahlst und weil es eben darauf angewiesen wird, ist, dass die Leute eben da gerne hingehen. Ganz anders ist. Und dann würde ich noch kurz mal das Schulsystem, weil wir jetzt immer von Mittel und Ober und so weiter, ganz, ganz kurz ist das Schulsystem 6 Jahre Grundschule, 3 Jahre Mittelschule, 3 Jahre Hochschule oder Oberschule und dann eben danach in die Ausbildung. Oder man kann auch nach der Mittelschule schon abgehen und auf eine Berufsschule gehen und einen Beruf lernen. Das geht auch. Genau. Was wir sehen ist, gemacht. Also Usagi aber ist... Aber seltenst, also es gehen eigentlich wirklich fast alle Kinder. Ja, innerhalb der ersten 2 Staffeln sind Usagi und ihre Freunde im Jahr 2 der Mittelschule. Ja. Das sehen wir sehr häufig, diese 2 Klasse 1. Sind sich die Lehrer auch einig. In der Mittelschule ist es so, dass im ersten Jahr alle noch sehr, sehr neu und frisch und motiviert sind. Im zweiten Jahr macht keiner irgendwas. Und im dritten Jahr haben sie alle den Stress mit den Prüfungen und sind auch wieder motiviert durch den Druck. Aber das zweite Jahr gilt als das totale Hängerjahr. Genau. Und tatsächlich bleibt Usagi auch ewig in Jahr 2. Ja. Im Anime fängt das Schuljahr an. Also wir haben sie ein ganzes Jahr gesehen, ein Classic, wo sie in Jahr 2 war. Wir haben das draufgedruckt auf ihrem Taschentuch, das sie verliert und was Moro findet in Crystal. Das heißt, sie ist definitiv in Jahr 2. Ja. Aber in A, und das Schuljahr fängt an. Wir haben Ale und Anne und wir haben Kirschblüten. Es ist April, ganz offensichtlich. Okay. Und das Schuljahr fängt an und sie sind wieder in Jahr 2. Das wieder. Das heißt, ich bin unglaublich kein Fan davon. Im Endeffekt passt zu der Narrative in dem Sinne, dass der Silberkristall ja alles platt gemacht hat. Sprich, wir sind wahrscheinlich in der Zeit zurückgesprungen. Irgendwie. Oder von den Schreibern macht sich eine Doylian Approach wieder. Keiner hat sich irgendeine Wolkenkirschblüten. Ist egal, dass wir die schon jahrelang irgendwie in der Klasse sehen. Sie sind immer noch in Jahr 2. Auf jeden Fall, wir sehen sie immer nur in Jahr 2. Auch wenn sie in die Highschool kommen, sprich irgendwann in Jahr 3 gewesen sein müssen. Und wir sie ja auch sehen. Wir sehen in der dritten Staffel sind sie auch total ums Lernen auf die Genau, sie sind ja total am Lernen. Und trotzdem sehen wir niemals das Wort Klasse 3. Aber es muss ja sein. Ja, es muss sein. Ja. Aber alles, was wir sehen an der Schule, ist immer Jahr 2. Ja. Aber ja, sie müssen in Jahr 3 sein, denn sie sind ja total wie bescheuert am Lernen. Sogar Ray, die mit denen lernt, obwohl die ja gar keine Entrance-Exams hat, weil die ja in diesem Fahrsystem bleibt. Aus reiner Solidarität. Genau. Aber ja. Eine Sache, die ich noch zu sagen... Und ich denke auch bei Ray, sie will wirklich was für Usagi tun in dem Moment. Glaube ich auch. Indem sie sich rumkommandiert und sagt, setz dich auf den Hintern und lerne. Wenn man sich auf YouTube... Channels anguckt von deutschen oder englischen Austauschkindern in Japan, die quasi das japanische Schulsystem aus ihrer Sicht erklären. Da gibt es eins von einer, die eben in einem deutschen Gymnasium ist und die eben in der Highschool dann ihr Austauschjahr macht. Und das fand ich ganz spannend, was sie dann im Vergleich gesagt hat zum System in Japan und System zu Deutschland. Weil sie sagt, ja, die sind tatsächlich total am Lernen, die ganze Zeit am Lernen, das ganze Leben ist nur Lernen. Und trotzdem hatte sie das Gefühl, dass sie in ihrem Schulsystem, in dem sie sehr viel weniger lernt selber, sehr viel mehr lernt und den Unterschied, sehr viel mehr weiß am Ende. Und den Unterschied, sagt sie ganz klar, sieht sie darin, also wie gesagt, das ist eine Einzelmeinung, aber dass in dem, was sie mitbekommen hat, nur Frontalunterricht war. Es steht vorne ein Lehrer und der sagt dir, was du zu lernen hast. Das ist in allen, selbst in Sprachen, du kriegst halt irgendwelche Wörter und die hast du dann zu lernen. Irgendwelche Sätze und die hast du dann zu lernen. Und das kann ich tatsächlich, der japanische Unterricht von einem Japaner bekommt, auch unterschreiben. Weil die Gruppenarbeit ist total gestaged. Da hat eben irgendwie, also ganz offensichtlich ist das, was natürlich kommt, der Frontalunterricht. Und der, so sagt man den Satz. Und wenn man da aber rausbricht und das eben andersrum lernen möchte und tatsächlich ein bisschen damit arbeiten möchte, ist das total verwirrend. Das ist ja das, was Ami macht in ihrer Cram School. Sie hält sich nicht an deren System. Sie sagt, ich mache es so, wie ich will lieber so lernen, wie ich lernen möchte. Klar. Und deswegen ist sie die Einzige, die nicht von den Yomas infiltriert werden kann. Ja. Aber sie ist, denke ich, sie hat ja auch ich weiß nicht, ob sie dadurch, dass sie eben so gut ist, ein paar mehr Freiheiten hat. Dass man davon ausgeht, sie weiß schon, was sie tut, oder ob das, vor allen ob Dingen, das also eigentlich doch eher unerwünscht ist. Weil in Deutschland ist es ein bisschen ähnlich und doch ganz anders. Ich hatte Freiheiten, weil ich gute Noten hatte. Zum Teil durfte ich im Unterricht Dinge tun, die andere nicht durften. Da haben die Lehrer dann beide Augen zugedrückt. Auf der anderen Seite ist es damals, zu der Zeit, als ich in der Schule war, überhaupt nicht gern gesehen worden, dass jemand schneller vorankommt als die anderen. Das ist heute anders. Das wird heute wird ein bisschen mehr divers, oder das, ehrlich gesagt, ich finde nicht, dass es anders ist, in der Grundschule zumindest. Und auch in den anderen Schulen nicht wirklich. Aber es wird nicht mehr so ein Stress gemacht deswegen, wenn jemand langsamer oder schneller ist. Was man ja dazu sagen muss, also gerade, also das ist auch eine Facette, die man nicht bemerkt, wenn man da nicht drin steht, steckt, ist, dass gerade das Crystal-Seminar, das sie besucht, als Mittelschülerin eine Cram School für Oberschüler ist, die sich auf das College vorbereiten, okay. Entrance Exams. Also sie sitzt quasi in einem sehr viel höheren Seminar, als sie sein müsste. Ja. Das ist nämlich so mit A, es ist ein bisschen logisch, dass sie ein bisschen was anderes macht, denn sie bereitet sich ja eigentlich auf was anderes vor. Ja. Aber es soll natürlich nochmal ihren Intellekt beschreiben. Und wir sehen natürlich das Schulsystem aus den 90er Jahren im Anime. Und aus den 2000er Jahren im PGSM. Was ich finde, sind die aktuellen Informationen zum Schulsystem allgemein. Und da ist eben schon so, sie haben sehr hohe PISA-Werte. Sie sind eine der besten Länder, die in den PISA-Werten, im PISA-Ranking, wo geschaut wird, was können die Schüler wirklich. Leseverständnis, Mathematik, Naturwissenschaften, sie sind sehr, sehr gut. Sie sind eines der besten Länder, aber es gibt sehr viel Kritik. Wenn man nämlich, also ich habe mich ja auch umgeschaut, wie die Schüler unterrichtet werden, also ich habe in die Sonderpädagogik geschaut, ich habe geschaut, wie die schweren Schüler unterrichtet werden, ich habe geschaut, wie Schüler mit Körperbehinderungen unterrichtet werden, und wenn du auf deren Seiten schaust, wie die das Schulsystem beschreiben, die sagen, das öffentliche Schulsystem ist kaputt. Das funktioniert überhaupt nicht für uns. Und das ist auch etwas, und der zweite Kritikpunkt ist eben Mobbing. Mobbing ist auch schon in der Grundschule ein Riesenproblem, und das habe ich in 90er-Jahre-Animes nirgends gesehen, und wenn du modernere Serien schaust, ist das immer ein sehr großes Thema, dass eine Schülerin wirklich, dass man ihr Verrecke in ihre Bücher schreibt und ihre Sachen wegnimmt und sie wirklich übelst drangsaliert. Und es wird eben schon kritisiert, dass viele Lehrer es nur als harmlos abtun, weil sie es in ihrer Jugend nicht hatten. Ja. Und dass es heute so krass ist. Und wir haben das Problem aber hier ja auch, dass heute viel mehr gemobbt wird. Und selbst meine Kids an Schulen, die das Mobbing weder fördern noch strukturell irgendwie begünstigen und wo man sehr, sehr aufmerksam ist, und die Schüler bringen das mit von außen und tragen es von außen rein. Also wo nehmen die das her? Das kommt natürlich auch in den Schulen, in denen nichts dagegen gemacht wird, und wo die Lehrer noch auf einzelnen Schülern rumhacken, wird es natürlich schlimmer sein. Aber auch an Schulen, die sich wirklich mit Kräften dagegen stemmen, kommen die Schüler rein und bringen diesen unfassbaren Stress mit und stressen andere Leute. Ja. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass wir das auch online sehen, sondern meiner Meinung nach hat das was damit zu tun, wie sich die Arbeitswelt und die Gesellschaft gibt und verändert hat in den letzten 25, 30 Jahren. Also da sind natürlich zwei Einflüsse. Das ist jetzt eine zu weit führende Diskussion, aber mich würde schon interessieren, warum es in Japan in den letzten 20 Jahren scheinbar so viel schlimmer geworden ist mit dem Mobbing. Ja. Also ein Punkt, den wir sehen müssen, ist, dass es natürlich auch sehr gleichgeschaltet ist. Das sehen wir an allem. Wir sprechen auch nachher nochmal über in der nächsten Folge nochmal über Schuluniformen. Da wird das sehr repräsentiert. Aber es gibt ja dieses japanische Sprichwort, wenn ein Nagel rausguckt, schlag ihn ein. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz, ganz typisches japanisches Sprichwort. Ne? Als eine Gesellschaft, die kollektivistisch ist. Und das kommt vielleicht auch ins Bullying einfach mit rein. Dieser extreme Druck, so zu sein wie die anderen. Deswegen ist ja Usagi auch so schön, die eben vollkommen rausragt. Genau. Im negativen Sinn. Und keiner kann was dagegen tun. Genau. Und sie ist trotzdem die Heldin. Aber sie passt sich nicht wirklich toll an, außer wenn es um ihr Gewicht geht. Aber es hat natürlich, das ist schon ein großer Druck. Aber früher hat man den eben nicht weitergegeben an andere. Und heute tut man das. Was ist passiert? Und da habe ich eine ganze Menge Theorien, die einfach nicht in diesem Podcast gehören. Und ich denke schon, also eine würde ich sagen, und zwar haben wir früher, das habe ich ja auch schon mal, glaube ich, in einem Podcast ein bisschen angedeutet, früher, wenn du dich angepasst hast in Japan, wurde das erwidert. Das heißt, du hast dich reingegeben in das System und das System hat für dich gesorgt. Das ist, man hat dem System gegeben, was es wollte und hat dafür was zurückbekommen. Und in Japan ist es schon so, dass sich das etwas mehr auflöst. Dass zum Beispiel Betriebe Leute entlassen, gab es früher nicht. Ja. Dass das Betriebe sich eher als Familie verstanden haben, war früher normal. Ich habe es gesehen nach dem Erdbeben, dass Chefs rumgehen und schauen, wie geht's meinen Angestellten. Das würdest du bei uns nie sehen. Vielleicht also in einem kleinen Betrieb, aber dass der Chef sich verantwortlich fühlt, das ist ein... Und das, denke ich, ist in Auflösung begriffen. Und ja, aber das es ist in trotzdem Japan im großen... Also das würde das, ich, wenn ich man, sehe, was hat sich gesellschaftlich verändert, würde ich da einen Finger drauflegen und sagen, die Gesellschaft gibt nicht mehr so viel zurück und dementsprechend ist es herber, wenn von dir verlangt wird, da was reinzugeben, wenn du das nicht zurückkriegst, wenn der Handel von der anderen Seite aus nicht eingehalten wird. Wobei das trotzdem immer noch sehr viel, so tausendfach mehr der Fall ist. Die Tatsache, und du siehst es, wenn du in Japan durch die Gegend, alleine die Tatsache, dass an allen Baustellen die Leute, die unten arbeiten, sind meistens 2 oder 3, mein Mann nennt sie immer sehr, sehr schön die Baustellenbeauftragten, weil das wirklich mega süß ist. Das sind ältere Männer, die offensichtlich früher Bauarbeiter waren, jetzt aber zu schwach sind, tatsächlich noch auf dem Kran zu sitzen, deren Aufgabe es ist, unten dafür zu sorgen, dass die Leute, die dran vorbeigehen, gut dran vorbeikommen. Gut, ja. Baustelle. Das ist total niedlich. Und das ist weil wir sehen oft Baustellen in den Serien und Filmen. Ja, und das ist etwas, das siehst du an jeder Baustelle, an jeder Ecke. Und ganz offensichtlich wurden diese alten Männer, die zu schwach sind für die Baustelle, nicht entlassen. Sondern sie haben eine neue Aufgabe bekommen. Und das ist etwas, das siehst du, 2018 waren wir das letzte Mal da, 2020 sind wir das nächste Mal da und sind davon überzeugt, dass wir das auch wiedersehen. Das siehst du überall. Ja. Also, das heißt, es ist definitiv aufgeweicht. Konzerne, die rübergehen, Konzerne, die eben internationale Globalisierung, da kommen eben diese schlechten Einflüsse, nenne ich sie mal rüber, was der Umgang mit deinen Mitarbeitern angeht. Aber es ist so viel tausendmal besser noch als überall auf der Welt, wo ich das schon gesehen habe. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, zu wie erfolgreich ist dieses Schulsystem? Und ich muss sagen, ein Punkt, wo ich ganz klar merke, dass das nicht so total geil sein kann, ist das Englisch der Japaner. Denn Englisch ist ein Pflichtfach. Es ist ein Pflichtfach für die Entrance-Exams in allen Stufen. Das wird auch eigentlich relativ früh schon eingeführt. Aber wirklich... Du findest ich habe in den ganzen Reisen, die ich schon gemacht habe, noch nie keinen jungen Menschen gefunden, der tatsächlich fließend Englisch spricht. Und das finde ich interessant, weil ich hatte, wenn ich mich vergleiche mit meinen Kindern, bei mir ging Englisch erst in der 5. Klasse los. Ich war so enttäuscht. Ich kam in der 1. Klasse in die Schule. Wo ist mein Englisch? Ja, du musst warten bis Klasse 5. Ich konnte es nicht fassen. Ich dachte mir, wozu gehe ich in die Schule? Nicht mal Englisch. Und dann in der 5. war ich bereit, durchzustarten. Und ich bin sowas von durchgestartet. Und mit 15 Jahren konnte ich nicht einen einzigen Satz verstehen auf Englisch und geschweige denn sprechen. Verstehen gelernt habe ich es, als wir MTV gekriegt haben, als ich 15 war. Und ich bin wirklich ein halbes Jahr vor dem Bildschirm gesessen und habe gesagt, ich gehe hier nicht weg, bevor ich verstehe, was die sagen. Und sprechen gelernt habe ich es mit 18, als es in der Schule mal zum ersten Mal verlangt wurde, dass man redet. Und bis ich 18 war, hat niemand von mir verlangt, ein Englisch in den Mund aufzumachen und frei zu sprechen. Ja. Und aber genau so ist es in Japan. Und deswegen verstehe ich das sehr, sehr gut, wie es dazu kommt, dass man es nicht spricht. Und die andere Theorie, die ich habe, eine Fremdsprache zu sprechen, ist immer lächerlich. Du kommst dir vor wie der schlechteste Clown im Zirkus. Es ist fürchterlich, man stellt sich fürchterlich bloß, sobald man den Mund aufmacht. Und das ist ein großes, großes Übergangsstadium, wo man die Sprache schlecht spricht, bevor man sie gut spricht. Und ich denke, das fällt einem im Japan auch schwerer. Ja, sich bloßzustellen, sich eine Blöße zu geben und schlecht zu sprechen, Fehler zu machen, das wird generell nicht gerne gezeigt, dass man etwas nicht so gut kann. Und das ist sicherlich dann eine viel höhere Hürde. Wobei, manchmal ist es ja so, dass man in Japan sehr gerne albern ist. Aber ich denke, beim Englisch sprechen wohl nicht so. Ja, aber ich glaube auch generell, ich meine, da haben wir ja auch schon mal privat drüber geredet, wenn wir sei es Instagram, sei es YouTube oder irgendwas, das fertige Produkt, das du von jemandem siehst, der einen japanischen Channel macht, ist immer perfekt. Ja. Du siehst immer ja. Perfektion. Du siehst den perfektesten Icing-Cake der Welt. Und sie kommen immer von Japanern. Wir sehen aber nicht den Prozess. Wir sehen nicht, wie sie da hingekommen sind. Wir sehen nicht die Fehler. Und das ist natürlich auch etwas, also mit dem Unterschied, dass es in Japan eben sehr gerne gesehen wird, dass du bei einem Hobby bleibst und dass du eben nicht alles perfekt kannst, sondern dass du dich spezialisierst und das eben dein Leben lang so lange machst, bis du gut da drin bist. Du hast halt deine Hobbys, die du dir in der Jugend ausgesucht hast, in deinen Clubs, den du warst, und das machst du dein Leben lang und dann machst du den perfekten. Aber und halt nicht alles andere perfekt mit dem Unterschied. Aber ja, das ist definitiv auch etwas, wo ich dir total unterschreiben muss, dass das natürlich total hindert daran, eine Sprache zu lernen und sie tatsächlich zu sprechen. Ja. Im Schulsystem. Meine Kids haben ihr Englisch von Pokémon gelernt. Ja. Ich habe mein Englisch von Buffy. Weil wir Buffy Pokémon, wir hatten Zugriff auf Pokémon in der englischen Fassung. Und Mama, da gibt's Pokémon. Da waren sie noch kleiner als heute, das gebe ich zu. Ja, aber, ja was ich damit aber sagen möchte, für jemanden, aber da, für ein die Möglichkeit hätte man in Japan ja auch englische Medien. Ja. Die haben ja Internet in Japan. Aber ich denke, die Hürde, es auszusprechen, ist höher. Ja. Und ich kenne so viele 15-Jährige, die heute imstande sind, sich fließend zu unterhalten auf Englisch. Und die spontanen Sätze raushauen, die eine komplette Unterhaltung mit dir durchziehen. Klar, ihnen fehlen so viele Wörter. Aber sie können es. Ich bin wirklich immer ganz platt. Aber sie haben es auch schon ab Klasse 1 gehabt und spielerischer und sie sind mehr davon natürlich umgeben. Aber ne, was ich damit sagen möchte, ist dieses anscheinend, eben, dass dieses System, das wir verschreiben, also Schüler machen nichts anderes als lernen, von morgens bis abends, den ganzen Tag, eben nicht unbedingt dazu führt, dass sie das danach auch wirklich können. Sondern dass sie einfach sehr gut in irgendwelchen Tests abgeschlossen haben und das dann irgendwie in ihr Leben kommen, aber dass das nicht unbedingt der Weg ist, zum Beispiel Sprachen zu lernen. Und ich muss auch noch eine Kritik haben, und zwar nicht, weil ich Deutsch bin und unbedingt alles kritisieren muss, sondern das ist wirklich so, wenn du eben nicht so wie die anderen bist, wenn du nicht stillsitzen kannst, wenn du nicht dich gut konzentrieren kannst, wenn du körperliche Handicaps hast oder. Es gab Sonderschulen, die gibt es immer noch. Vor ein paar Jahren jetzt in den 2000ern irgendwann, gab es ein Gesetz, das versucht, diese Schüler überwiegend an den Schulen zu integrieren, und ich habe mir das angeschaut, weil eine liebe Freundin von mir hat einen Sohn, der in einer geistig behinderten Schule war und jetzt integriert wurde in eine Schule für alle. Und dort eben noch betreuende Lehrkräfte zusätzlich die Lehrer unterstützen. Und die Kritik hier bei uns ist schon, die Lehrer sind darauf nicht vorbereitet. Die Lehrer haben nicht gelernt, wie sie mit Kindern wie meinem Kind umgehen. Und sie war sehr kritisch am Anfang. Jetzt nach einigen Jahren hat es sich als gut rausgestellt. Aber am Anfang war es so, dass eben die Lehrer das nicht konnten, weil sie es nie gelernt haben und auch nicht wirklich weitergebildet wurden, sondern man sich darauf verlassen hat, dass die externe Lehrkraft das dann schon juppen wird. Und das ist auch, was ich jetzt in Japan gesehen habe von dem System. Man versucht, sehr viele Schüler zu integrieren, die vorher in einer Sonderschule waren, und man hat die Lehrer nicht weitergebildet, ausgebildet oder irgendwas, sondern man schickt eben auch externe Assistenten, externe Berater etc. an die normalen Schulen. Und da war ich jetzt, da habe ich zumindest schon mal aufgemerkt, da würde ich gerne wissen, wie das sich im Laufe der Jahre entwickelt hat. Weil nämlich die Kritik von den Behinderten selber, von generell, also ich sage jetzt Behinderte, obwohl das nicht die offizielle Sprachregelung ist, man möge mir zugestehen, dass ich es mit sehr großem Respekt sage. Ich weiß, dass es Menschen sind. Ich bin auch kein Amt. Ich denke, ein Amt darf sich nicht leisten, zu vergessen, dass es Menschen sind, weil sie dazu neigen. Eine Privatperson wird weniger dazu neigen. Das sind die Unterschiede. Aber das ist nicht unser Thema. Aber wie gesagt, aber im japanischen Schulsystem diese Schüler, die nicht so ticken wie die anderen Schüler oder die vom Lehrer mehr brauchen. Generell, was ich gehört habe, war, dass das Tempo an den schwächsten Schüler angepasst wird. Der Lehrer beschäftigt sich schon sehr, sehr viel mit den Schülern, die langsamer sind. Aber wenn der Schüler nicht so ist, wie der Lehrer ihn erwartet zu haben, dann gibt es da nichts. Ja, und wie gesagt, dann ist die einfach auch die Bereitschaft, was zu ändern. Wenn man was ändern müsste am Unterricht, wenn man was ändern müsste im Klassenzimmer. Mhm. Generell scheint es eben schon, wie du auch gesagt hast, so zu sein, dass eben alle so zu sein haben, wie alle sind. Und die Kinder, die es nicht können, weil sie eben nicht so sind wie die anderen, das kann an einer normalen Schule sehr schief gehen. Man sieht ja auch jetzt durch das Olympia 2020, weil auch die Paralympics nach Japan gehen, was für ein Aufstand das war, dass man verlangt hat, dass es genug Hotelzimmer gibt, die barrierefrei sind, rollstuhlgerecht. Barrierefreiheit, das ist sowieso so. Aber wie gesagt, die öffentlichen Verkehrsmittel sind wohl sehr gut barrierefrei. Besser als bei uns, ehrlich gesagt. Ja, die öffentlichen Verkehrsmittel. Ja. Aber wer nur ein einziges Mal in Japan sieht, weiß, alleine die Treppen zu diesen ganzen Schreinen. Überall diese Treppen. Und du kommst einfach durch die Stadt nicht anders als durch überständige Treppen. Du kannst gut U-Bahn fahren, du kannst gut Bus fahren. Ja. Aber du kannst den Alltag nicht leben. Und das ist wirklich ein großes Thema. Und das barrierefrei zu gestalten in Japan bis 2020. Ja. Ich bin jetzt 2020 nochmal in Japan. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich bin sehr gespannt, weil es ist... Das Hotelproblem hat sich gelöst, indem man wirklich die Hotels bezuschusst hat, die sich bereit waren umzubauen. Und dann wollten die das zurückbauen, wo als die Olympia... Da hat man sich jetzt gegengestimmt. Und so wie es aussieht, werden die Zimmer nicht zurückgebaut. Aber es wird immer argumentiert damit, dass in Japan der Platz so knapp wäre, dass deswegen alles so schmal ist, dass nirgendwo ein Rollstuhl durchkommt. Das ist meiner Meinung nach... einerseits, andererseits... Es ist einfach auch eine alte Stadt, das muss man ja sagen. Ja. Es ist eine sehr enge alte Stadt, die Sachen sind alle sehr viel kleiner. Der Japaner an sich sehr viel kleiner als der Europäer oder der Amerikaner. Das ist einfach alleine aber ich habe auf der Toilette dort von einem Spanier, der ist einen Meter groß und braucht den Rollstuhl und hat ja auch dieses Problem überall. Ja, total. Denn alleine die Toilette, ich glaube, einer der großen... Wie groß ist dein Rollstuhl, nicht wie groß bist du? Ja. Ich meine, wir weichen total vom Thema ab. Ja, aber das Schulsystem an sich, ich denke, Usagi ist einfach nur eine Schülerin mit schlechten Noten. Aber wenn sie jetzt angenommen wirklich eine Lernbehinderung hätte, die sie extrem viel stärker verlangsamt, irgendeine Art von Problem, ich denke, das wäre nicht Sache der Lehrer, sich drum zu kümmern. Ja. Den Eindruck macht es nicht. Es macht den Eindruck, dass die Lehrer sehr engagiert sind und sich sehr um das persönliche Wohlergehen durchaus bemüht sind, vor allem in der Grundschule. Aber ja, aber schon, es bleibt halt durch dieser Glaube, jedes Kind kann es leicht. Du musst nur wollen, genau. Du musst nur wollen. Und das können manche Kinder, da können wollen, wie sie wollen. Da muss man eben die Schule ans Kind anpassen und nicht umgekehrt. Und ich meine ganz klar, Usagi ist genauso porträtiert. Usagi schafft es, wenn sie sich anstrengt. Sie will nicht. Ich habe auch gelesen, in einem Leitfaden für ausländische Lehrer, das habe ich jetzt gestern nochmal recherchiert, ich habe das hier auch mit Quelle, wo ist das, dass eben die ausländischen Lehrer sich sehr wohl darauf einstellen müssen, zu ihrer großen Überraschung, TEFLNET, genau, die Lehrer, die für den TEFL, für das Englisch, für bestimmte Englischabschlüsse und Scheine, es wird sehr wohl erwartet, dass der Lehrer die Ergebnisse so hinföhnt, dass die Schüler durchkommen. Also es ist nicht unbedingt gesagt, dass Usagi, vielleicht bei der Prüfung wird nicht so geschummelt, aber generell wird eben nicht gern gesehen, dass ein Schüler zurückbleibt und dann wird erwartet, dass der Lehrer den Bewertungsschlüssel so zurechtbiegt, dass alle Schüler irgendwie noch durchkommen. Das ist nicht der Fall bei den Entrance Exams. Ah, okay. Da wirst du einfach, du wirst nicht durchgewunken in die gute Schule. Okay. Es ist totaler Quatsch. Ja. Denn so ist es ja gemacht, nur die besten Schüler kommen in die besten Schule. Die Tatsache, dass Usagi in dieselbe Schule, dieselbe Highschool kommt wie Amy, heißt extrem viel. Nämlich, aber deswegen, sie wird ja genauso porträtiert. Ja. Sie wird nicht als jemand porträtiert, also wir sehen das immer so in den Übersetzungen. Sie wird nicht als dumm interpretiert, sondern als jemand, der nicht möchte. Aber sie will nicht. Und deswegen, wenn sie sich anstrengt, und es wird porträtiert, wie doll sie sich anstrengt für diese Entrance-Exams, am Ende kommt sie durch. Ich sehe nur, wie sehr sie jammert, aber okay. Ja. Sie ist ja durchgekommen, irgendwas muss sie gemacht haben. Genau. Wir sehen es einmal in PGSM, wo sie sich wirklich auf ihren Hintern setzt und Englisch lernt. Und dann ihr Bruder steckt den Kopf durch die Tür und geht zur Mutter und sagt, ich glaube, Usagi ist vollkommen durchgeknallt. Die sitzt da und lernt. Ich glaube, jetzt hat sie wirklich eine Sicherung durchgebrannt. Und die Mutter, oh Gott, was ist mit meiner armen Tochter los? Geht hoch, macht die Tür auf. Und in dem Moment war Usagi fertig mit Lernen und hat sich kostümiert als Minakos Maskottchen und gackert alberne Töne durch die Gegend. Und die Mutter sagt, nein, meine Tochter hat den Verstand verloren. Also die ganze Familie ist äußerst besorgt, dass Usagi anfängt zu lernen. Ja. Das fand ich sehr lustig. Aber es zeigt sich eben auch, dass sie so an dem Punkt ist, wo sie anfängt, ein bisschen mehr Verantwortung für ihren schulischen Werdegang zu übernehmen. Es überwiegend noch von der Mutter angeschoben wird. Aber sie kann sich durchaus hin und wieder mal hinsetzen und es tatsächlich auch tun. Ja. Weil nämlich ihre Freundinnen sich geweigert haben, es für sie zu machen. Sie haben sich, es gab nämlich, das war das Schlimme, nicht weil sie Schule wollte, sondern weil sich Rei und Makoto deswegen in die Haare gekriegt haben, weil sie gefragt hat, könnt ihr mir helfen? Und Makoto sagt, ja klar, wir müssen dir helfen. Und Rei sagt, nein. Wenn sie nicht gelernt hat, fällt sie auf die Nase, dann lernt sie wenigstens das. Und dann haben die zwei sich mächtig in die Haare gekriegt und für Usagi war das Schlimmste, meinetwegen haben sie Streit. Ja. Und deswegen hat sie sich hingesetzt und hat es gemacht. Nicht für die Schule, nicht für den Stoff, nicht für die Mutter, sondern dass ihre Freundinnen aufhören, sich deswegen zu streiten. Und das ist auch sehr Usagi. Das ist sehr, sehr typisch Usagi. Ich habe noch ein Zitat aus der Serie. Das ist vielleicht ein gutes Schlusswort, falls wir da angekommen sind. Das ist nämlich tatsächlich ist ein Dialog zwischen Beryl und Jedite in der Amy-Folge, in der ersten Staffel. Ja, der ist gut. Die sich darüber unterhalten, warum denn überhaupt diese Schüler so gut sind für diese Energien. Und dann wird eben Bestandaufnahme, dass die Kinder in Japan eben die ganze Zeit lernen. Und dass es tatsächlich auch Mütter bzw. Frauen gibt, die quasi als Bildungsmütter verschrien sind, die genauso streng sind wie Dämonen und dass die eben total verzweifelt sind darin, dass ihre Kinder in die bestbewertesten Kindergärten, dann in die bestbewertesten Grundschulen, in die bestbewertesten Mittelschulen, in die bestbewertesten Oberschulen und in die Top-Universitäten kommen. Und Beryl dann fragt eben, und was passiert mit denen, nachdem sie diese Top-Universitäten besucht haben und Jedi sagt, nö, keine Ahnung. Ja. Ja, das sag ich, weiß auch nicht, was das soll. Eben, ist ein großartiger Kommentar eben von den zwei Bösewichten dieser Zeit über das System. Ja. Das finde ich auch immer sehr gut. Okay, dann würde ich das Thema Schule damit abschließen. Denke ich, wenn jemand Fragen hat, rückt raus damit. Wir werden das gerne noch versuchen zu beantworten. Und ich muss ja sagen, diese Informationen, die kriegst du heute überall im Internet. Als ich angefangen habe, Sailor Moon zu schauen, war das noch nicht so üblich. Ich meine, das Schulsystem selber kannst du schon recherchieren. Und natürlich wird in Deutschland immer sehr, sehr negativ über asiatische Länder berichtet. Also die Kritik am Schulsystem. Und damals gab es noch kein PISA, wo man Deutschland den Spiegel vorhalten konnte und sagen, ihr seid auch nicht so toll, wie ihr denkt. Ja. Aber man hat sich ja für die Tollsten gehalten und alle anderen, und vor allem in Asien, machen alles falsch. Und das war negativ. Ich schätze es einfach, dass wir heute aus Japan selber Informationen erhalten von Leuten, die in Japan sind oder Leute, die was davon verstehen. Und das ist nicht alles noch so, der Filter ist nicht mehr so verzerrt einfach. Es gibt ihn noch. Und es war echt eine Freude, das zu recherchieren heute. Es ging relativ schnell, die relevanten Seiten zu finden. Es ging relativ schnell, relevante Argumente zu finden. Ich habe also viel mehr Zeug hier rausgesucht, als ich heute besprechen konnte. Vor allem zum Sonderpädagogischen habe ich mich natürlich mit Freuden eingelesen. Es ging schnell, es war gut, es war vor allem auch variiert. Ich musste nicht nur eine einzige Meinung akzeptieren. Auch zu den Cram Schools war ich sehr überrascht, diese sehr, sehr differenzierten Meinungen und Dinge zu hören. Ja, das war schon total sehr interessant und das hat wirklich Spaß gemacht auch. Und ich bin froh, dass wir so solche Themen dann auch machen. Klar, unsere Zuhörerschaft hat vielleicht auch sehr, sehr leichten Zugang zu allen diesen Dingen, aber es ist so ein zentrales Thema in Sailor Moon. Ja. Deswegen müssen wir es machen. Ja. Okay, in der nächsten Folge dann, also wir haben die Schuluniformen in die nächste Folge geschoben, weil da werden wir generell über Dinge sprechen, die Sailor Senshi tragen. über die Mode der Sailor Senshi und generell in Japan, und da passt die Schuluniform gut dazu.